Thema: Geistige und körperliche Arbeit. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Die beiden Fotos halten Augenblicke in der Welt der Arbeit fest. Zwei unterschiedliche Arbeitsfelder werden präsentiert: Medizin und Hotelgewerbe. Wie verschieden diese Berufe auch sein mögen, beide erfordern eine gewisse Qualifikation und Professionalität und beide setzen das Vertrauen anderer Menschen, ob Patient oder Hotelgast, voraus. Die Dame auf Bild 1 arbeitet als Augenärztin in einer Praxis und führt gerade eine augenärztliche Untersuchung durch. Diese folgt immer einem bestimmten Schema. Vor der Untersuchung gibt es ein Gespräch mit dem Patienten. Da werden Fragen in Bezug auf seine jetzigen Beschwerden und Erkrankungen gestellt. Im Anschluss daran erfolgt der Sehtest. Schließlich betrachtet der Augenarzt das Auge mithilfe eines Geräts, wie hier auf dem Foto. Als ich das letzte Mal beim Augenarzt war, habe ich auch Augentropfen bekommen, durch die die Pupille erweitert wird. Ich hatte mir nämlich eine schlimme Bindehautentzündung im Schwimmbad zugezogen. Auch wendet man sich an den Augenarzt, wenn man eine neue Brille braucht. Sie ist die klassische Sehhilfe, die leicht zu handhaben ist. Auch ihre Pflege ist einfach. Aber wie ich empfinden viele Menschen die Brille als störend. Insbesondere bei sportlichen Aktivitäten ist die Brille im Weg. Wenn ich schwimme, muss ich sie absetzen und das ist ein unangenehmes Gefühl. Der häufigste Grund, weshalb man sich gegen eine Brille entscheidet, ist jedoch die Ästhetik. Ich ziehe also Kontaktlinsen vor und suche meinen Augenarzt regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung auf. Ich mag ihn, weil er kompetent und vertrauenswürdig ist. Kontaktlinsen sind praktisch. Schwimmen und Duschen, das ist alles gar kein Problem für Linsenträger. Nur die Pflege von Kontaktlinsen soll geübt sein, sonst können schwere Infektionen auftreten. Das zweite Bild zeigt die Rezeption eines Hotels, wo gerade Gäste empfangen werden. Professionelles Management an der Hotelrezeption ist sehr wichtig. Vom ersten Gästekontakt bis zur Abreise wird die Dienstleistung am Gast großgeschrieben. Wichtigste Aufgaben der Hotelrezeption sind natürlich das professionelle Check-in und Check-out des Gastes. Rezeptionisten bedienen die Telefonanlage und bearbeiten Anfragen. Die Hotelrezeption ist eine Art Informationszentrale. Sie erteilen umfangreiche Auskünfte an die Gäste, empfehlen zum Beispiel ein Restaurant oder klären den Gast über die Dienstleistungen des Hotels auf. Und das gegebenenfalls in mehreren Sprachen. Da ich letzten Sommer auch an einer Hotelrezeption gearbeitet habe, weiß ich, dass das ein vielseitiger Beruf ist, bei dem man folgende Fähigkeiten haben sollte: hohe Flexibilität, Teamfähigkeit und Bereitschaft, im Schichtdienst auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten. Es ist unentbehrlich, dass man in schwierigen Situationen freundlich bleibt und unter Stress die Ruhe bewahrt. Zudem sind gepflegtes Erscheinungsbild, positive Ausstrahlung und natürlich gute Umgangsformen Eigenschaften eines professionellen Rezeptionisten.